Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Revue mit kongenialen Coverversionen. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Ein Volkslied eines unbekannten Autors war das in der Neuinterpretation der Creek Dippers um Mark Olson und Victoria Williams. My Father Knows Foes heißt es und es beginnt mit den Zeilen: Ich denke gern, dass mein Vater die Stärken und Schwächen meiner Widersacher kennt und dass ich nur dazustehen brauche und der Konflikt siegreich endet. Später wird von Kummer gesprochen und dem Versuch, ihn zu verbergen, von bitteren Tränen des Gegenübers und davon, dass der Vater all das kennt. Am Ende heißt es: Ich denke gern, mein Vater weiß, warum ich den Weg verpasst habe, den ich mir ausgesucht habe, und dass ich bald klar erkenne, dass sein Weg der beste für mich war. Spätestens hier wird man ahnen, dass mit My Father nicht der leibliche Vater gemeint ist, sondern Gott im Himmel. Das religiöse Volkslied ist eines von zwei Traditionals, die die Creek Dippers auf ihrem neuesten Album interpretiert haben. Alle anderen Songs auf der Platte sind Eigenkompositionen von Mark Olson zu einem Thema. Mark Olson hat in den Songs deutlich seinen Unmut über die politische Lage in seinem Heimatland ausgedrückt. Allein die Songtitel sprechen Bände. Wie wär's mit Portrait of a Sick America, George Bush Industrial oder Poor GW? Political Manifest heißt das neue Album der Creek Dippers. By the time get the phoenix, she'll be rising, rising, rising. She'll find a note that I slipped under her door. Yes, she will. And she'll laugh when she reads a part that says I'm leaving her this time for good for sure. You see, I've left that girl so many, many, many, many, many, many times before. Yes, I did. But by the time I make Albuquerque, I know she'll be working, working steady, working. And she'll probably stop about noon and try to give me a call. But oh, I'll tell you, she'll just find my old telephone, just ring. That's all, ringing, ringing, ringing, ringing, ringing right off of the wall. That's all. Now by the time my old bus makes Oklahoma, she'll be sleeping, sleeping, sleeping. She'll turn over softly and call my name, I'm low, I'm low, I'm low, I'm low, I'm low. And she'll cry, Lord, to think this time he's leaving me for sure, for good, for real, this time it's true. Oh, it's time and time and time again I tried to tell her so. The good thing about it, I didn't hesitate when I walked out of door. Didn't even look back, cause I knew this time it was a real, it was a sure. Lord, I got to keep on moving like I never moved before. Got to find somebody new and true, never to return no more. Oh, I'm tired of being sad, lonely and blue. I move on, keep on moving, I'm gone. Solomon Burke mit einem Song von Jimmy Webb, By the Time I Get to Phoenix. By the Time I Get to Phoenix war ursprünglich ein Hit für den Gitarristen, Sessionmusiker und Gesangssolisten Glenn Campbell gewesen, Ende 1967. Ein anderer Hit von Campbell war später dann noch Wichita Lineman. Solomon Burke und Kollegen verpflanzten By the Time I Get to Phoenix in Soul-Gefilde schon kurze Zeit später nach Glenn Campbells Hit, 1968. Sie machten ihre Arbeit so gut und mit so viel Gefühl, dass der Song ihr ganz eigener wurde. Nur Coverversionen gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Thank you. again. Your servant am I, and will humbly remain. Just be displeased, my love, on bended knees, my love. I've pledged myself to Lady Jane, my dear Lady Anne. I've done what I can. Thank you. Um Coverversionen zwischen Anverwandlung und Dekonstruktion geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade drei Neuinterpretationen von Klassikern, die sich schon einige Freiheiten rausnahmen. Los ging die Trilogie mit einem Stück von Pianist und Komponist Thelonious Monk. Four in One heißt es, und die Interpreten sind Multiinstrumentalist und Sänger Todd Rundgren und der Saxophonist Gary Window. So boppig wie bei Rundgren hier habe ich Synthesizer noch nie glucksen hören. Nach dem Duo Rundgren-Window aus den USA, anno 84, ein Sprung nach Australien ins Jahr 2002. Das dortige Curdery-Label hat damals ein Vinyl-Doppelalbum mit Stones-Coverversionen veröffentlicht. Berücksichtigt wurden nur Songs der ersten Besetzung mit Brian Jones. Zu hören war also ein Stones-Song aus dem Jahr 1966. Das Original von der LP Aftermath klang mit Cembalo und Dulcimer quasi elisabethanisch edel. Die gerade gehörte Version nicht. Sie stammt, wie gesagt, von dem australischen Doppelalbum mit lauter gecoverten Stones-Songs. Standing in the Shadows heißt das Album und die Lady Jane-Coverversion ist passenderweise auch das letzte Stück der Sammlung. Simon Grounds aus Melbourne ist der Hauptaktivist hier. Die Sängerin, mit der er hier zusammengearbeitet hat, wird auf dem Albumcover leider nicht erwähnt. Immerhin aber der Name des Duos. Die berühmte Duschmordszene aus Hitchcocks Film Psycho schien dafür passend. Das Duo heißt tatsächlich Shower Scene from Psycho. Nach Lady Jane von Jagger Richards gab es noch ein Stück von Thelonious Monk, Criss Cross. Neu erfunden wurde es gerade von dem Trio Shockabilly mit Eugene Chadbourne Gitarre, dem Multiinstrumentalisten Mark Kramer, den die meisten heute eher als Kramer kennen, und mit dem Drummer und Perkussionisten David Licht. Die beiden Thelonious Monk-Titel erschienen 1984 auf einer Doppel-LP, die nur seinen Kompositionen gewidmet war. That's the Way I Feel Now heißt das Doppelalbum. Hal Wilner brachte Musiker aus Jazz und Rock für diese Produktion zusammen. Wenig später tat er dasselbe für Songs von Kurt Weill und für Songs aus Disney-Filmen. Mir will scheinen, dass dieses Thelonious Monk-Album sozusagen die Mutter all der vielen Tributalben ist, die seit Ende der 80er Jahre erschienen sind. Thank you. Ein Label aus Detroit veröffentlichte im Jahr 2000 eine Doppel-CD, die den Songs von Aerosmith gewidmet ist. Right in the Nuts heißt der plakative Titel der Sammlung, in Anspielung auf das Aerosmith-Album A Night in the Ruts. Wer das eine oder andere Album von Aerosmith kennt, weiß, dass die Band tatsächlich swingen kann und ternäre Rhythmen, die die Viertel des Taktes nicht in zwei, sondern in drei Teile gliedern, zu schätzen weiß. Vermutlich war das auch der Anknüpfungspunkt für eine Band namens Core, C-O-R-E, deren Punk-Jazz-Version der Tyler Bradford-Komposition Soul Shaker ist die ungewöhnlichste Coverversion auf diesem Album von Small Stone Records aus Detroit. Es heißt, wie gesagt, Right in the Nuts und erschien anno 2000. Gelegenheit, jetzt drei unterschiedliche Sichtweisen ein und desselben Ensembles kennenzulernen. Hier sind neue Perspektiven auf Songs des bewährten Teams Young, Young, Scott. Living easy, living free, sees a ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be, I'm taking everything in my stride. Don't need reasons, don't need rhyme, there ain't nothing that I'd rather do. I'm going down, it's party time, and my friends are gonna be there too. On the highway to hell, highway to hell, highway to hell, mom, highway to hell. No stop signs, the speed limit, nobody gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it, nobody gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues, I'm playing in this bluegrass band. Hey mama, look at me, hey, I'm on my way to the promised land. On the highway to hell, highway to hell, stop me, no, no. On the highway to hell, highway to hell, highway to hell, long, highway to I'm going down. Oh, yeah. All the way. Thank you. sisters, friends of the revolution. Congregation who have come forth tonight to be a part of this celebration. I tell y'all, man, nobody had any kind of an agenda at all when we made these first records. We were downright disgusted, Lord, and sick to the soul with the music that was going on, and we just weren't hearing anything we liked, and we decided, God damn it, we were going to sit down and make a record that we thought would be fun to listen to, and we thought we were the only ones that were going to listen to it. We thought we were going to make a couple copies, I don't know, 8 or 10, give around to some friends and sit there and... That's what we did. We made that first record, that AC/DC record, in 2 days. And we drank, I think, 7 cases of beer and went through a bottle of Balvenie, a bottle of Talisker, and about 2.5 bottles of Knob Creek. Which, by the way, is my favorite bourbon in the world. I'm not being paid to say that, and I will edit it out of the album. That's why we done it. Turns out we weren't alone, and there were a lot of other people out there who had more than one kind of music in their record collection. Because I want to know, now, how many people do y'all know out there who only have one style of music in their record collection? Nobody that I want to drink any beer with. So thank y'all very much for coming out here tonight. I very much appreciate it. And thank y'all very much for making the last year and a half of our lives, because people like you who bought our records and came to our shows did indeed make the last year and a half of our lives possible. We've been playing our whole lives. We've never had quite as much fun playing as we've had the past year and a half. And I'm rich! So all of y'all have a unique opportunity tonight to testify, to bear witness, to join in with this army, this holy army. And all you gotta do is join up, possibly be reproduced for thousands to listen to, is just sing along next time it comes around on the guitar. Are you ready to sing along next time it comes around the guitar? Are you ready to bear witness? Going down all the way. We'll be right back. Es waren drei Songs von ein und demselben Autorenteam. Angus und Malcolm Young und Bon Scott haben die Nummern geschrieben, für ihre Band AC/DC natürlich. Und das waren gerade drei Uminterpretationen von Highway to Hell, Girls Got Rhythm und You Ain't Got a Hold on Me. Los ging's mit einer rasanten Bluegrass-Version von Highway to Hell, inklusive MC5-Verweis Time to Testify. Gespielt von dem in jeder Hinsicht unglaublichen Ensemble Hayseed Dixie. In diesem Jahr ist ein neues Album von ihnen erschienen, Let There Be Rock Grass heißt es. Darauf enthalten nicht nur AC/DC-Songs wie diesen, sondern auch Nummern von Aerosmith und Motorhead. Hayseed Dixie gehört auf jeden Fall zu den Kapellen, für die das Wort kongenial geprägt werden müsste, wäre es nicht schon in aller Munde. Hut ab vor so viel Fantasie, Spaß und Virtuosität. Danach die Nummer klang so, als ob die Detroiter MC5 1968-69 einen Song gespielt hätten, der später von AC/DC entdeckt worden wäre. Ganz so war es aber nicht. Lollipop heißt die Band, die Girls Got Rhythm hier im MC5-Stil zelebriert haben, nachzuhören auf der Tribut-CD Hell Ain't a Bad Place to Be, erschienen 1999 bei Reptilian Records. Auch der leise dritte Song ist ursprünglich eine AC/DC-Nummer gewesen. Der Sänger, Gitarrist und Komponist Mark Kozelek hat sich ein paar Freiheiten mit den Akkorden und der Musik erlaubt und plötzlich kriegt der Cartoon Machismo der Vorlage einen ganz anderen Dreh. You Ain't Got a Hold on Me heißt die Nummer, zu finden auf Mark Kozeleks Soloalbum What's Next to the Moon aus dem Jahr 2001. Mark Kozelek veröffentlichte erstmals im Jahr 2000 Coverversionen von AC/DC-Nummern, Songs von John Denver rehabilitierte er ebenfalls. Mark Kozelek kennt vielleicht der ein oder die andere von der Band Red House Painters, die seit 1992 Platten veröffentlicht. Soundcheck-Stunden mit Coverversionen gehen so langsam zu Ende. Das war zuletzt eine Nummer der Stones, Bitch, im Original veröffentlicht 1971. Zu hören war eine Version des Flötisten Herbie Mann aus dem Jahre 1974, mit dabei unüberhörbar Mick Taylor an der Solo-Gitarre. Mick Taylor spielte ja damals noch bei den Stones und stieg Ende 74 bei der Gruppe aus. Ich sag schon mal vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank und zum Ende der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk ein Gospel-Traditional von dem neuen Ben Harper-Album. Mit dabei die wunderbaren Blind Boys of Alabama. Mother Pray heißt das Lied. Wie wäre ich glücklich, wenn ich noch einmal meine Mutter beten hören könnte. Ben Harper and the Blind Boys of Alabama. How sweet and happy sing those days of which I dream, In memory, I recall them now and then. And with a rapture sweet, my weary heart would be if I could hear my mother pray again. If I could only hear my mother pray again. If I could hear her tender voices then, how happy I would be. It would mean so much to me if I could hear my mother pray again. Around the old home place, her cherishing smiling face was always bringing comfort, joy, and cheer. And when she used to sing to her eternal King, it was the sound I loved to hear. If I could only hear my mother pray again, if I could hear her tender voices, then how happy I would be. It would mean so much to me if I could hear my mother pray again. If I could hear my mother pray again. If I could hear my mother pray. Again.